Gewiss, meint der Bauer. Man hat schon viel getan, um die Folgen eines Schlangenbisses abzumildern. Es sind Arzneien gemacht worden, die, wenn sie frühzeitig angewandt werden, in vielen Fällen das Leben des Gebissenen erhalten. Aber die Giftschlangen sind immer noch da. Sie bedrohen täglich Mensch und Tier. Um sich vor diesen Bestien zu schützen, gibt es nur ein wirksames Mittel. Ich weiß es, Vater, unterbricht Else den Bauern, man muss die Giftschlangen vernichten. Der Bauer nickt bedeutungsvoll. Sehr richtig, mein Kind. Man muss die Giftschlangen vernichten. Man muss sie suchen, wo man sie nur finden kann. Man muss schon ihre Brut unschädlich machen. Man muss mitleidlos zupacken und sie ausrotten in allen Ländern der Welt. Denn töten wir nicht die Giftschlangen, dann töten sie uns. Giftschlangen gibt es nicht nur unter den Tieren, sondern auch unter den Menschen. Es sind die Juden. Solange die Giftschlangen keine Beute wittern, tun sie so, als ob sie die friedlichsten und harmlosesten Tiere wären. Erst wenn sich ihnen ein Opfer nähert, dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Sie stürzen aus dem Hinterhalt hervor und töten mitleidlos ihre Beute. Wie die Giftschlangen unter den Tieren, so treiben es die Juden unter den Menschen. Solange der Jude seiner Beute nicht sicher ist, tut er so, als wäre er der harmloseste und bravste Mensch. Er gibt sich sogar den Anschein, als ob er ein armer Tölpel wäre, dem man Mitleid entgegenbringen müsse. Viele Nichtjuden lassen sich dadurch täuschen. Ahnungslos nehmen sie Juden in ihren Ländern auf. Ahnungslos geben sie ihnen die gleichen Rechte wie den eigenen Volksgenossen. Sie lassen den Juden sogar ihren besonderen Schutz angedeihen, damit diesen unbeholfenen und aber so gutmütigen Menschen nichts zuleide geschehe. In ihrem Unverstand nähren so die Völker die jüdische Giftschlange am eigenen Busen. Eines Tages aber lässt der Jude seine Maske fallen und zeigt sich als das, was er in Wirklichkeit ist, als Giftschlange unter den Menschen. Der gleiche Viehjude, der bisher so liebenswürdig und freundlich gewesen war, bringt plötzlich den Bauern mitleidlos um seinen ganzen Besitz und wirft ihn und seine Familie auf die Straße. Der gleiche Wucherjude, der bisher mit den freundlichsten Lächeln Gelder ausgeliehen hatte, treibt den nichtjüdischen Kaufmann skrupellos ins Elend und bemächtigt sich seines Geschäftes. Der gleiche Judenrechtsanwalt, der bisher immer wieder beteuert hatte, nur für Wahrheit und Recht zu kämpfen, raubt seinem Schützling das gesamte Vermögen. Der gleiche jüdische Politiker, der seinen Wählern eine goldene Zukunft versprochen hatte, stürzt das ganze Volk in namenloses Unglück. So ist der Jude. So zeigt er sich immer wieder als die Giftschlange unter den Menschen. Giftschlangen gibt es in den verschiedensten Arten. Giftschlangen gibt es in den verschiedensten Ländern der Welt. Dasselbe gilt auch für den Juden. Es gibt kleine und große, dicke und magere, schwarzhaarige und selbst blonde Juden. Es gibt reiche und arme Juden. Es gibt jüdische Hausierer, Geschäftsleute, Händler, Ärzte, Anwälte, Gelehrte, Politiker und Börsenkönige. Es gibt Juden in Deutschland, England und Italien, in Europa, Afrika, Asien, Australien und Amerika. Aber selbst wenn sie das verschiedenste Aussehen haben, wenn sie die verschiedensten Berufe bekleiden und die verschiedensten Sprachen der Welt sprechen, sie sind und bleiben Juden. Sie sind und bleiben die Giftschlangen unter den Menschen.